1. Dies ist ein Psalm der Songkorax, der für den musikalischen Leiter verfasst Word. 2. Herr, du hast deinem Land nicht erwiesen und das Schicksal der Nachkommen Jacobs zum Positiven gewendet. 3. Du hast dich deines Volks Vergeben und all ihr Sünden vollständig zugedeckt. 4. Du hast deinen gesamten Grimmzurück geholten und davon abgesehen, deinen brennenden Zorn weiter gegen uns zu richten. 5. Stell uns wiederher, Gott, unser Retter, und bin deinen Anmut, denn du noch gegen uns hegst. 6. Beabsichtigst du, für immer auf uns zornig zu sein und deinen Groll über alle kommenden Generationen in Hinweg or zu deinen. 7. Wirst du uns nicht neues Leben schenken, damit dein Volk wieder Grund hat, sich über dich zu freuen. 8. Herr, erweis uns dein Gnade und gewahr uns die Rettung, nach der wir uns sehnen. 9. Ich mochte aufmerksam zu hören, was Gott, der Herr, verkündet, denn verspricht seinem Volk und seinen getruen Frieden, sofern sie sich im aufrichtig zuwenden. 10. Wahrlich, sein Hilf ist all jenen nahe, die in respektieren, damit sein Herrlichkeit dauerhaft in unserem Land gegenwärtig bleibt. 11. In diesem Zustand begegnen sich Gnade und Treue, waren Gerechtigkeit und Fried ein harmonisch Einheit bilden. 12. Die Treue wird aus der Erde hervorwachsen, waren die Gerechtigkeit wohlwollend vom Himmel herabliegt. 13. Der Herr wird uns Gutes zukommen lassen, so dass unser Land ein Reiche Ernte herverbringen kann. 14. Die Gerechtigkeit wird als Wegbereiter vor ihm hergehen und den Pfad für sein Schreit ebnen.